Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Ohrensausen, unserem neuen Audiomagazin, das Sie unter audio.wissen.de auch als Podcast downloaden können. Heute hören Sie den vierten Teil unserer Serie China und Olympia mit einem Beitrag über den Umgang mit Umweltproblemen, Tipps für einen intelligenten Sonnenschutz sowie den aktuellen Programmhinweis. Und der ist vor allem eines: sommerlich. Viel Spaß dabei! Luft zum Schneiden. Umweltprobleme in China. Eine Folge des rasant schnellen Wirtschaftswachstums und des stetig steigenden Energieverbrauchs in China ist die zunehmende Umweltverschmutzung. In den Großstädten ist die Luftverschmutzung so extrem, dass sie die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation um das 2- bis 6-fache übersteigt. Diese beunruhigenden Zahlen haben bereits Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele dafür gesorgt, dass Weltklasseathleten wie der legendäre Langstreckenläufer Haile Gebrselassie ihre Teilnahme an den Wettkämpfen abgesagt haben. Ein schlechtes Omen für die Spiele? Gewaltige Probleme im Umweltschutz. Neben den Kohlekraftwerken ist in China vor allem die starke Zunahme des Autoverkehrs für den Smog verantwortlich. Obwohl die Motorisierung noch weit unter westlichem Standard liegt, ersticken die Großstädte buchstäblich im und am Individualverkehr. Dauerstaus prägen die Stadtbilder, Lungen- und Atemwegserkrankungen nehmen rasant zu. Den Traum vom eigenen Auto lassen sich die Chinesen dennoch nicht nehmen. Prognosen zufolge wird die Zahl der Autokäufe in den nächsten 5 Jahren um 15-20% pro Jahr steigen. Chinas Flüsse weisen eine extrem schlechte Wasserqualität auf, denn etwa 30% der Industrieabwässer und 60% der städtischen Abwässer werden ungeklärt abgeleitet. 3/4 der Seen sind durch den hohen Verbrauch von Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft verseucht. Zu der Verschmutzung der Flüsse durch Abwässer und der drastischen Reduzierung der Fischbestände kommen sinkende Wasserstände und Grundwasserpegel. In einigen nördlichen Regionen sinkt der Grundwasserspiegel jährlich um 1 Meter. In vielen Großstädten ist das Leitungswasser aufgrund von giftigen Bestandteilen ungenießbar und in ganz China haben fast 300 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Nach den USA ist China der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen und trägt erheblich zum globalen Klimawandel bei. Staatliche Programme zur Reduzierung der Emissionen kollidieren jedoch mit dem steigenden Energiebedarf. Deshalb bleiben veraltete Kohlekraftwerke weiterhin in Betrieb. Da die Umweltbehörden wenig Einfluss haben und das Wirtschaftswachstum überall Vorrang hat, scheitern viele staatliche Maßnahmen zum Umweltschutz. Dabei spürt China bereits die Folgen der globalen Erwärmung. Dürrekatastrophen suchen die nördlichen und Flutkatastrophen die südlichen Landesteile heim. So war der Norden Anfang 2006 von einer schweren Dürre betroffen. 9,4 Millionen Menschen litten unter Wassermangel, ebenso 12 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutztes Land sowie 8,7 Millionen Nutztiere. Viele Flüsse in Nordchina sind vom Austrocknen bedroht. Chinas grünes Gewissen. Längst bedrohen die Umweltveränderungen die Existenz und Versorgung der Bevölkerung. Die Weltbank schätzt, dass pro Jahr über 300.000 Menschen in China an den Folgen der massiven Umweltverschmutzung sterben. Die zahlreichen Umweltprobleme lösen zudem soziale Konflikte aus. Nach Auskunft der chinesischen Umweltbehörde soll es allein im Jahre 2005 über 500.000 teils gewaltsame Auseinandersetzungen aufgrund von Umweltverschmutzungen gegeben haben. Das Problembewusstsein wächst erkennbar. Immer mehr private Vereine und Organisationen setzen sich für den Umweltschutz ein. Aufgrund der eingeschränkten politischen Freiheiten sind diese Initiativen jedoch häufig nur lokal aktiv, organisatorisch zersplittert und daher bei der Durchsetzung ökologischer Ziele wenig schlagkräftig. Die Regierung erkennt durchaus die uferlosen Kosten der Umweltschäden, die von der chinesischen Umweltbehörde auf 170 Milliarden Euro beziffert werden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Wirtschaftswachstum. In den Umweltschutz hingegen wird nur 1% des Bruttoinlandsprodukts investiert. Trotzdem steht die politische Führung dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung positiv gegenüber. Bereits seit 2004 gibt es Pläne, die Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts, um die Bewertung von Umweltschäden zu ergänzen. Die Arbeiten an einem Konzept für dieses grüne BIP gestalten sich aufgrund der unklaren Berechnungsgrundlagen laut Auskunft des Nationalen Statistikbüros jedoch schwierig. Es ist klar, dass China zukünftig schon im eigenen Interesse mehr für den Umweltschutz tun sollte, doch westliche Ermahnungen scheinen eher unangebracht. Die heutigen Industriestaaten waren beim Ressourcen- und Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten nicht gerade ein ökologisches Vorbild. Außerdem sind viele Probleme Chinas erst durch den Eintritt in den Weltmarkt entstanden, weshalb westliche Industriestaaten und Unternehmen eine Mitverantwortung tragen. Ein großer Teil der in China hergestellten Produkte wird schließlich in Europa und den USA konsumiert. So müsste im Westen ein Bewusstsein dafür entstehen, dass China nicht ein globaler Problemverursacher, sondern ein wichtiger Partner ist. Know-how könnte zur Verfügung gestellt werden, auch um die bereits bestehenden Umweltschäden zu beheben. Produkte und Herstellungsverfahren könnten an Umweltstandards ausgerichtet und der Einsatz erneuerbarer Energien gefördert werden. China selbst bemüht sich um die Entwicklung eigener Umwelttechnologien. An einer der führenden Universitäten des Landes in Beijing wurde zu diesem Zweck ein Umweltforschungszentrum gegründet, das auch beratende Funktion für die Politik hat. So sollen zu den Olympischen Spielen mehrere Vorzeigeprodukte präsentiert werden, darunter ein Energiesparhaus und ein Elektroauto. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de/China2008 nachlesen. Der aktuelle Gesundheitstipp. Trotz aller Warnungen im Umgang mit Sonnenstrahlung ist das Schönheitsideal hierzulande gebräunte Haut. Und nach wie vor gilt die alte Beobachtung, dass man Deutsche im Süden daran erkennt, dass sie sich, wie die Esel, in den Mittagsstunden draußen aufhalten. Dabei tut uns Sonne vor allem dann gut, wenn wir sie im Schatten genießen. Hier sind wichtige Tipps für den Umgang mit der Sonne. Am besten nehmen Sie keine ausgedehnten Sonnenbäder und halten sich vorwiegend im Schatten auf. Auch im Schatten bräunt man. Verbringen Sie die Zeit von 11 bis 15 Uhr nicht in der prallen Sonne. Dann ist die Strahlung am intensivsten. Die Dauer des Sonnenbades und die Höhe des Lichtschutzfaktors müssen Ihrem persönlichen Hauttyp angepasst sein. Gewöhnen Sie die Haut langsam an die Sonne. So können Sie nicht nur Sonnenbrände vermeiden, sondern auch einer Sonnenallergie vorbeugen. Sonnenlicht kann auch Augenschäden hervorrufen. Schützen Sie deshalb Ihre Augen mit einer Sonnenbrille, die UV-Licht absorbiert. Vorsicht bei billigen Sonnenbrillen, sie haben häufig keinen ausreichenden UV-Filter. In Zweifelsfällen können Sie Ihre Sonnenbrille beim Optiker prüfen lassen. Schützen Sie Gesicht und Kopfhaut bei Bedarf mit einem breitkrempigen Sonnenhut und tragen Sie passende, luftige, aber dicht gewebte Kleidung. Seit kurzem sind spezielle Textilien mit eingebautem UV-Schutz auf dem Markt. Beachten Sie die entsprechenden Angaben auf der Etikette. Neu auf dem Markt sind Sonnenschutzbuttons oder Folien. Sie werden auf die Haut oder Kleidung geklebt und zeigen dem Träger an, wann er das Sonnenbad beenden sollte. Und denken Sie daran, die Menschen anderer Länder, vor allem im Süden, zeigen uns schon lange, wie der ideale Sonnenschutz aussieht. Er heißt Bekleidung. Ihrem Vorbild sollten wir folgen, der Gesundheit wegen. Diese und viele weitere Informationen finden Sie unter wissen.de/sonnenschutz. Der aktuelle Programmtipp der wissen.de Redaktion. Heute möchte ich Sie auf unser Video-Sommerquiz hinweisen. Bei uns können Sie jetzt Preise gewinnen, mit denen sich der anstehende Urlaub versüßen lässt. Falls Sie noch keine Reise geplant haben, sollten Sie ebenfalls mitmachen. Als Hauptgewinn wartet ein 8-tägiger Urlaub im Kleinwalsertal im 4-Sterne-Hotel Rosenhof auf Sie. Infos zum Hotel unter rosenhof.com. Unter wissen.de/sommerquiz2008 schauen Sie sich einfach das Video an. Wir erklären und umschreiben darin einen Begriff zum Thema Reise, den Sie erraten müssen. In 4 Folgen vom 15. Juli bis zum 15. August können Sie unsere Wochenpreise gewinnen. Wenn Sie die Lösungsworte aller 4 Folgen richtig herausbekommen, nehmen Sie außerdem an der Verlosung unseres Hauptgewinnes teil. Jetzt unser Videosommerquiz unter wissen.de/sommerquiz2008. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.